Lebenseinklang aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lebenseinklang. Du gibst mir Fülle, Glück, Genüge, Weihe. Du breitetest ein Los vor mich so klar, dass, sanft gefügt zu einer goldenen Reihe, an mir vorübergleitet, Jahr um Jahr. Mir ist, als ob in deiner Hut gedeihe das Kargste, das in mir verschlossen war, als ob dein starker Sinn mir Mut verleihe, reichst du mir nur dein Wort zum Stützpunkt dar. War ich vereinsamt, eh ich dich gekannt? Kamst du zu mir, wie oft in letzter Stunde noch Rettung naht und riefst mich auf zum Bunde? Ich weiß nur, dies ist alles wie zerronnen, als hätte ich mein Leben neu begonnen und bin doch allen Schmerzen noch verwandt. Ende von Lebenseinklang, aufgenommen von Sonja.